Deutschlandfunk. Nachtradio. Im Nachtradio hören Sie jetzt um 2:05 den Soundcheck. Und im Soundcheck geht es noch eine Stunde lang um die beiden Musikarten, die es gibt, nämlich Country und Western. Und jetzt erst einmal noch ein paar Worte zu dem Titel vor den Nachrichten. Die Dame, die ihn gesungen hat, hieß Anne McHugh. Sie ist, das sagte ich, Australierin, die in Texas wohnt. Sie hat ihre zweite CD veröffentlicht, die heißt Koala Motel. Die erste hieß Roll und die zweite eben Koala Motel. Mit ein bisschen Unterstützung von Menschen, die in Austin, Texas bekannt sind, etwa Jim Lauderdale. Und der Song, den wir von Anne McHugh hörten, der hieß Shivers. Und Anne McHugh ist in den ersten beiden Septemberwochen in der Bundesrepublik unterwegs. Well, it's fine to sinking in that you ain't coming back. I'll get my old guitar down off the rack. This ain't the blues about your baby. This ain't the blues about your baby. Well, this is bringing me down. I'm just a moping around. I got the blues about your baby. Well, the hard part, honey, about having the blues. It's like I'm walking the floor in a dead man's shoes. I got the blues about your baby. I got the blues about your baby. Maybe this homemade wine will wash you out of my mind. I got the blues about your baby. I got the blues about you, baby. I got the blues about you, baby. Well, I'm a fool for you, and I got nothing to lose. I got the blues about you, baby. You know you really ought to be ashamed of yourself for breaking my heart and ruining my health. I got the blues about you, baby. I got the blues about you, baby. I got the blues about you, baby. I got the blues about you, baby. You committed the crime, but I'm a doing the time. I got the blues about you, baby. About you, baby. I got the blues about you, baby. Maybe this homemade wine will wash you out of my mind. I got the blues about you, baby. I got the blues about you, baby. I got the blues about you, baby. I got the blues about you, baby. I got the blues about you, baby. Maybe this homemade wine will wash you out of my mind. I got the blues about you, baby. Oh yeah. Blues About You Baby, so hieß dieser Song. Er wurde gesungen und gespielt, auf der Gitarre nämlich, der Mann ist Gitarrist, von Big Al Anderson. Big Al Anderson ist der Gitarrist der Band New Rhythm and Blues Quartet. Und wie der Name schon sagt, ist das New Rhythm and Blues Quartet eine Bluesband. Und Big Al Anderson hat eine CD gemacht, die After Hours heißt. Und was ist diese CD? Sie ist eine Country-CD. Vielleicht mag er Country ja in der Tat ganz gerne. Wir hören noch einen Song von ihm. Er hat viele Lieder auf dieser CD After Hours selbst geschrieben. Einige sind entstanden mit einer Dame, mit einer Sängerin namens Sharon Vaughan. Und diese Sharon Vaughan, die singt diesen nächsten Titel auch von dieser CD von Big Al Anderson. Und der Song, der heißt Trip Around the Sun. Singing happy birthday. Better think about the wish I make. This year gone by ain't been no piece of cake. Just another revolution. Pull it together and it comes undone. Just one more candle and a trip around the sun. Well, I'm just hanging on while this old world keeps spinning. And it's good to know it's out of my control. 'Cause if there's one thing that I've learned from all this living, it wouldn't change a thing if I let go. You know you never see it coming. Always wind up wondering where it went. And only time will tell if it was time well spent. Just another revelation, celebrating what I should have done. These souvenirs from my trip around the sun. Well, I'm just hanging on while this old world keeps spinning. And it's good to know it's out of my control. If there's one thing that I've learned from all this living, it's that it wouldn't change a thing if I let go. Make a resolution that I'll never make another one. Just enjoy this ride on my trip around the sun. Just enjoy my ride. Until it's done. To my drive, yes it did. I'm out of trash. I ransacked my place for cash. I wound up taking much more than I owe. And he left me with these lonesome Johnny Blues. Left me with these lonesome Johnny Blues. With the lonesome Johnny Blues. And there's nothing I can do. Set me to saddle. Diese Band, die diesen Song gespielt hat, gibt es seit 15 Jahren, seit 1991. Sie heißt Cracker und Cracker haben, so kurios das ist, auch zwei CDs mehr oder weniger gleichzeitig veröffentlicht. Eine, das ist die mit diesem Song, der Song hieß Lonesome Johnny Blues. Eine heißt Greatest Hits Redux und die andere, die heißt Greenland. Greatest Hits Redux. Eine kuriose CD. Sie spielen nämlich Songs, die alt sind, noch einmal, beziehungsweise sie haben die Songs, die ihrer Meinung nach ihre größten Hits waren oder sind, noch einmal aufgenommen und ja, sie klingen nicht ganz wie früher, sie klingen ein bisschen rockiger, ein bisschen frischer vielleicht. Und sie haben das gemacht, weil die Schallplattenfirma, bei der sie mal gewesen sind, eine große, große Firma, sie irgendwann rausgeschmissen hat, natürlich im Besitz der alten Bänder ist und eine Best-of-CD veröffentlichen wollte, ohne dass eben Cracker etwas davon gehabt haben hätten, weil sie eben bei dieser Firma nicht mehr sind. Und um dem zuvorzukommen, beziehungsweise dieser Firma das Leben ein wenig schwerer zu machen, zumindest mit deren Greatest Hits-CD, haben sie selber einen gemacht, indem sie alte Songs noch einmal eingespielt haben. Die andere Cracker-CD, die beinhaltet neue Songs. Die CD heißt Greenland. Vorne drauf ist ein Wal zu sehen, eine Strichzeichnung, ein Wal, der gestrandet ist. Und der Song, den wir von dieser CD hören, der heißt I Need Better Friends, Cracker. Drifting down the coast with the girl I love the most, but it's not what you might think. It's a long and tragic history. When will this shit end? I need better friends. Thank you. jasmine tea. When the goon squad came for me, it was all my drunken friends. They kicked down my front door. Song about a dog, Old Blue. Had a dog and his name was Blue. I had a dog, his name was Blue. I had a dog and his name was Blue. And I bet you $5 is a good one too. Crying, hey, Blue. You good dog, you. Blue treed a possum in the hall of log. Blue treed a possum in the hall of log. Blue treed a possum in the hall of log. And you could tell from that he was a good old dog. Crying out, Blue. You good dog, you. When old Blue died, it died so hard it shook the ground in my backyard. So I dug his grave with a silver spade, lowered him down on the golden chain. Every link it had called his name, I cried. Hey, Blue. Es ging also um einen Hund und der Song, der hieß Old Blue, und der, der diesen Song gesungen hat, ist ein Mann, der in den 60ern sicherlich bekannter gewesen ist als heute. Es war Ramblin' Jack Elliott. Ramblin' Jack Elliott war einer der vielen, vielen Leute, die sich Anfang der 60er im Greenwich Village auf Manhattan in New York eingefunden hatten und Folk machten. Und Ramblin' Jack Elliott, wie alt ist er inzwischen? 70, 75, hat eine neue CD gemacht, die heißt I Stand Alone, und dieser Song über den Hund, der ist von dieser CD. Auf dieser CD sind drei Hundesongs. Einer heißt My Old Dog and Me und der dritte, der heißt dann Call Me a Dog, aber der, den wir hörten, der hieß einfach nur Old Blue. Der nächste Interpret heißt Space Kelly, ein Mann, der in Asien, insbesondere in Korea und Japan, recht großen Erfolg hat. Er hat eine CD gemacht, die heißt My Favorite Songbook, und dann ist klar, was er gemacht hat. Er hat Songs, wir hatten das heute schon ein paar Mal, und es ist auch inzwischen nichts Besonderes mehr. Er hat also eine CD gemacht, indem er Songs von anderen singt. Der Song, den wir hören, man sollte vielleicht noch sagen, dass sich die Lieder von Space Kelly auf dieser CD My Favorite Songbook alle so anhören, als seien sie bereits in den 60ern gesungen worden, was sie zum Teil natürlich auch sind in echt. Der Song, den wir hören, der ist ein Hit gewesen von Peter, Paul and Mary. Geschrieben hatte ihn unter anderem John Denver, und der hat ihn dann später gesungen, und nun singt ihn Space Kelly eben noch einmal. John Denver hat in Europa nicht so viele Songs gehabt, die Hits gewesen sind. Natürlich Take Me Home Country Roads und eben dieses andere I'm Leaving on a Jet Plane, Space Kelly. Thank you. the pact, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. Now the dawn is breaking, it's early morning. The taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome, I could cry. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you never let me go. I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I've played around. So many times I've let you down. I tell you now that they don't mean a thing. Every place I go, I think of you. Each song I sing for you. When I come back, I wear my wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you never let me go. I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Give that kind of advice anymore. It's gonna be a world of hurt. It's gonna be a world of hurt. It's gonna be a world of hurt. And I was 27 when I figured out that blowing my brains out wasn't the answer. So I decided maybe I should find a way to make this world work out for me. My good friend Paul was 83 when he told me to love is to feel pain. And I thought about that a lot back then. And I think about that again and again. To a happy ending is knowing when to roll the credits. Better roll them now before something else goes wrong. No, it's a wonderful world if you can put aside the sadness and hang on to every ounce of beauty upon you. Better take the time to know it if you feel anything at all. It's gonna be a world of hurt. It's gonna be a world. So if what you have is working for you, or you think that it stands a reasonable chance, and if whatever's broken seems fixable and nothing's beyond repair, if you still think about each other and smile before you remember how screwed up it's gotten, or maybe still dream of a time less rotten, remember it ain't too late to take a deep breath and throw yourself into it with everything you've got. It's great to be alive. Ziemlich wunderbar fiebende Gitarren, Drive-By-Truckers war das, diese Band aus Macon, Georgia. Die haben auch eine neue CD gemacht. Die CD heißt The Blessing and the Curse und der Song, den wir hörten, der hieß A World of Hurt. Die nächste Band heißt Green on Red. Die gibt es eigentlich schon lange nicht mehr. Waren sie mal bekannt? Ja, sie waren mal so ein bisschen bekannt in den 80ern. Und lösten sich dann auf wegen Streitereien, wegen Erfolglosigkeit, wegen diesem und wegen jenem. Und irgendwann im Jahre 2005, Anfang des Jahres 2005, haben sie sich noch einmal zusammengetan und haben eine Live-CD gemacht. Valley Fever heißt diese CD, Green and Red, live at the Rialto, Tucson, Arizona, aufgenommen dort am 9.04.2005. Das ist Quatsch, am 4.09. natürlich 2005. Die US-Amerikaner nennen erst den Monat und dann den Tag, also im September 2005 aufgenommen und jetzt veröffentlicht. Green and Red waren vor einem Monat zu einem einzigen Konzert in der Bundesrepublik in Hamburg. Am gleichen Tag spielten die Rolling Stones in Hannover und Green and Red hörten sich so an, wie die Rolling Stones vielleicht gern mal wieder klingen würden. Von dieser Live-CD ein Song, Time and Nothing, eine ganz schöne Zeile, Time and Nothing, when you're young at heart and your soul still burns, green on red. What are we doing? What are we doing? Okay, I know this one. Looking for horny toads, with the sun on my face. Thinking about people's past, memories that never last. When you're young, so naive. Time ain't nothing when you're young at heart. soul still burns. I've seen rainy days, sunshine that never fades, all through the night. Had a little motorcycle at 10. I later got into heroin. But nowadays I want to live. I'd like to buy a house one day. I've got a wife and a family. That don't mean you have to die. Time ain't nothing when you're young at heart and your soul's still burning. Sunshine that never fades, all through the night. Thank you. Rick Vito ist das gewesen, dieser Gitarrist, der auf diesem Song, Sie haben es mitbekommen, nicht singt. Das war ein Instrumental, Mississippi Stomp von Rick Vitos neuer CD Talk That Talk. Zwei oder drei Instrumentals sind auf dieser CD und Mississippi Stomp ist eines davon gewesen. Ansonsten ist die CD natürlich eher in Richtung Blues, aber so zwei, drei Songs sind dabei von Rick Vito, die man auch in einer Country-Sendung spielen kann. Die nächste Interpretin kann sehr, sehr anstrengend sein, wenn sie singt. Sie singt schon ziemlich lange. Für sie gilt eigentlich das Gleiche wie für Ramin Jack Elliott, den wir vor einer halben Stunde hörten. Sie ist groß geworden im Greenwich Village in New York City. Und dort in der Bowery, im Bowery Ballroom, ist ihre neue CD entstanden. Also in New York. Live ist diese CD. Die CD heißt Bowery Songs und die Dame singt, das hatten wir auch schon ein paar Mal, einige Lieder von anderen. Bob Dylan ist dabei, It's All Over Now, Baby Blue, und zwei Songs von Steve Earle sind dabei. Der eine heißt Christmas in Washington und es ist eigentlich ein Lied über Woody Guthrie. Steve Earle, der Autor also, wünscht sich Woody Guthrie zurück. Und Woody Guthrie ist eine Metapher für jemanden, der sagt, der beschreibt, der singt, was ist, was in diesem Lande eigentlich vor sich geht mit dieser Präsidentschaft von George W. Bush. Und die Dame, um die es halt geht, die dieses Live-Album, diese Live-CD aufgenommen hat und die diesen Song singt, das ist Joan Baez. Also Joan Baez und Christmas in Washington. Rehearsed, getting into gear for four more years of things not getting worse. The Republicans drink whiskey neat and thank their lucky star. He cannot seek another term. There'll be no more FDR. I'm wondering what it means. So come back, Woody Guthrie. Come back to us now. Tear your eyes from paradise and rise again somehow. And if you run into Jesus, maybe he can help you out. Back in my traveling days, but somewhere I failed to find your trail. Now I'm stumbling through the haze. But there's killers on the highway now, and folks can get around. So I sold my soul for wheels that roll. Now I'm stuck here in this town. So come back, Woody Guthrie. Come back to us now. Tear your eyes from paradise and rise again somehow. And Her body would know that my body knew what she was saying. I don't know what she said, but I sure like the way that she said it. A little voice in my head said, boy, you won't ever forget it. They say in Spanish is the language of love, but I love the way that it rolled off her tongue. I don't know what she said, but I sure like the way that she said it. No, I don't know what she said, but I sure like the way that she said it. Blaine Larson, 20, 22 Jahre alt, vielleicht Rockin' You Tonight heißt die CD. Und dieser Song, der hieß I Don't Know What She Said, altbekanntes Thema. Er verliebt sich in eine Mexikanerin. Sie können sich nicht verständigen, weil sie eben Spanisch spricht. Hier ist eine Band mit dem Namen Rascal Flatts. Me and My Gang heißt deren CD. Hört sich gefährlich an. Gefährlich an, ist aber relativ harmlos, die Rascal Flatts und Backwoods. I was sitting on a bar stool in a barbecue joint in Tennessee when this old boy walked in and he sat right down next to me. I could tell he'd been through some hard times. There were tear stains on his old shirt. Then he said, you want to know what you get when you play a country song backwards. You get your house back, you get your dog back, you get your best friend Jack back, you get your truck back, you get your hair back, you get your first and second wives back, your front porch swing, your pretty little thing, your bling bling bling and a diamond ring, you get your farm and the barn and the boat and the Harley. First night in jail with Charlie. It sounds a little crazy, a little scattered and absurd, but that's what you get when you play a country song backwards. Well, I never heard it said quite like that. You hit me in the face, cause that's where I'm at. I almost fell flat out on the floor. He said, wait a minute, that's not all, there's even more. You get your mind back, your nerves back, your first heart attack back, you get your pride back, you get your life back, you get your first real love back, you get your big screen TV, DVD, and a washing machine, you get the pond and the lawn and the bell and the mower. You go back where you don't know her. It sounds a little crazy, a little scattered and absurd, but that's what you get when you play a country song backwards. Turn it all around and change this C-R-A-P. You get your house back, you get your dog back, you get your best friend Jack back, you get your truck back, you get your hair back, you get your first and second wife back, you get your front porch swing. Die Rascal Flatts und Backwards, und ein Song haben wir noch, der ist ein bisschen älter, Gene Parsons und Long Way Back, 1974. Well, it's a long way back to the things I know are real. And it's a long way back to the things that I can feel. And it's a long way back to a green and growing tree. And it's a long way back to what there used to be. I've been troubling about all the things I hear. I've been troubling about the earth's progress to rear. And I travel that road just as often as I can. suspended our lifetime to walk barefooted on the land. And I travel that road, even if it's in my mind, to a place that's filled.